الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Gelobt sei Allah subhanahu wa ta'ala, der Herr der Welten. Ich bezeuge, dass es keinem gibt, das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Er ist alleine und einzig. Und Segen und Frieden auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass er der Gesandte Allahs und sein Diener ist. Und dann, inshallah, alles Fortsetzung. Und aber auch, inshallah, für diejenigen, auch die letzte Male nicht mit uns dabei waren, auch ein wichtiges Thema, was wir heute behandeln. Und zwar, nachdem wir geredet haben, einmalig über Erziehung oder Tarbiyah und Tazkiyah, läutern oder wie man sich läutert. Und dass man dann auch alles sieht in dem Verhalten und dem, was man tut, und das ist As-Suluk. Fangen wir heute, inshallah ta'ala, mit den ersten und wichtigsten eigentlich und Fundament von den Tarbiyah, wie die Erziehung so anzufangen ist. Das heißt, wie hat man die Erziehung anzufangen? Was ist das Erste, wie man sich zu erziehen hat? Und was ist das Erste, was man auch von seinen Erzieher bekommt? Und weil wir auch letztes Mal auch festgestellt haben, dass die Erzieher oder ein Murabbin, die Allah subhanahu wa ta'ala für uns auserwählt hat, sind die Propheten und Gesandten. Und das sind die besten Erzieher. Und der letzte von denen und der beste ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Und damit wir auch wissen, denn womit die Erziehung anfängt, werden wir schauen, womit haben die Propheten und Gesandten angefangen. Mit deren, diejenigen, die unter denen waren, mit deren Nationen, mit deren Gemeinschaft, mit den Menschen, zu denen die geschickt worden sind, da sind aber auch diejenigen, die erzogen werden, sprich wir. Womit haben die angefangen? Jeder, inshallah ta'ala, verinnerlicht das und weiß das. Und das ist als Erstes die Erziehung, oder was wir heute nennen, oder das ist ein Begriff hier, At-Tarbiyah al-Aqadiyah, die Glaubenslehre oder die Erziehung nach der Glaubenslehre. Insbesondere, wie ihr wisst, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Propheten und Gesandten geschickt hat, um die Völker dazu aufzurufen, Allah alleine und einzig anzubeten. Und das ist die erste Erziehung. Ohne diese Erziehung und ohne, dass man diese Erziehung sich aneignet und bekommt, alle anderen Arten von Erziehung sind, ich sag mal so, zunichte an dem Moment, wo man stirbt, sind aber auch in dem Leben nicht, sozusagen die andere Art von Erziehung, sind nicht von großer Relevanz. Warum? Weil die erste Erziehung und alle anderen Erziehungen, Niveaus, den wir inshallah ta'ala auch behandeln, basieren sich auf diesen Glaubenslehre Erziehung. At-Tarbiyah al-Aqadiyah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hat in dem bekannten, der berühmten Hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma, als ein Jüngling war, als er noch jung war. Wie ihr wisst, Ibn Abbas radiyallahu anhuma ist laut stärkster Meinung geboren bei der Auswanderung, ein Jahr nach Auswanderung. Und das heißt, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam starb, er war noch 10 Jahre alt. Und trotzdem, jetzt hören wir, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ihm beigebracht hat, aber auch uns hinter ihm. Und das ist die Basis, sagen die Gelehrten, für die Erziehung in der Aqidah, in der Glaubenslehre, beziehungsweise in der Beziehung zwischen einem und seinem Gott, aber die Aqidah oder Allah subhanahu wa ta'ala in dem Hinsicht, aber auch die Aqidah in diesem Hinsicht beinhaltet vieles. Aber das ist, was er es ihm gesagt hat. Er sagte zu ihm, Ya Ulam, O Junge oder O Jünglinge, احفظِ الله يحفظك. Bewahre Allah, so wird er dich bewahren. احفظِ الله تجده تجاهك. Bewahre Allah und du wirst ihn immer vor dir oder bei dir finden. إذا سألت فاسأل الله. Wenn du fragen willst, wenn du darum bitten willst, dann bitte Allah. وإذا استعنت فاستعن بالله. Und wenn du um Hilfe bittest oder Hilfe brauchst oder Hilfe benötigst und nach Hilfe suchst, so suche sie bei Allah. وَعْلَمْ. Das auch beibringt. وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَنْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. Und wisse, wenn die ganze Umma sich zusammentut, wenn die ganze Nation sich zusammentut, um dir Nutzen hinzufügen zu wollen, sie werden es nur tun, wenn Allah es für dich bestimmt hat. وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ إِنِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ فَلَنْ يَضُرُّكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. Und wisse, dass wenn die Umma sich zusammentut, um dir einen Schaden hinzufügen zu wollen, Sie werden es nur tun, wenn Allah das gegen dich auch bestimmt hat. رفعت الأقلام وجفت الصحف. Die Tinten werden aufgehoben und die Schriften sind aufgetrocknet. In der andere Lauttext bei Tirmidhi und andere, am Ende ändert sich was. وعلم أن النصر und wisse, dass der Sieg und die Hilfe kommt mit dem Geduld. Und dass die Erlösung, die Erlösung, das Aufheben des Bedrängnisses kommt mit einem Besorgnis, kommt mit der Besorgnis zusammen. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Und dass mit jedem Erschwernis eine Erleichterung auftritt. Das ist ein Lehrbuch, das ist ein Hadith, aber Lehrbuch für die Glaubens- oder die Inhalte des Glaubenslehre, wie man sich erzieht. Leider haben wir heute dies in viele Aspekte verfehlt. Der erste Aspekt, dass wir diese Beziehung zu Allah nicht als erstes richtig aufbauen. Wir wollen von Allah subhanahu wa ta'ala, nur wir wissen nicht, was wir ihm auch dazu geben. Was gebührt zu ihm? Wir können leider nicht jetzt den Hadith auslegen. Wir sind leider nicht da, um den Hadith auszulegen. Aber wir nehmen die Punkte von diesen, wie wir uns erziehen in der Glaubenslehre, in der Überzeugungslehre, erstmal aus diesem Hadith, danach aus einem Ayah aus dem Koran, und das ist, worüber wir heute reden. Und das ist eigentlich der richtige Aufbau von der Tarbiyah, den wir brauchen, von der Erziehung, den wir brauchen. Und sprich, ich sage immer nochmal allgemein, wenn du siehst, dass der Erzieher, bei dem du bist, oder bei dem du lernst, oder bei dem du sitzt, sich um dies kümmert, dann wisse, oder am Anfang es kümmert, nicht nur dies am Anfang, sondern das ist sein Hauptthema, und das ist, worum es geht, und das ist, was er dir aneignen will, und sich selber aneignen will, dann wisse, dass das der richtige Erzieher ist. Und wenn nicht, dann muss man dann schauen und überlegen. In diesem Hadith, es sind erstens drei Anhaltspunkte. Das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in diesem Junge, das Kind, vielleicht für uns Kind, aber es geht ja, wie wir gesagt haben, nicht nur um Erziehung von Kindern, sondern unsere Erziehung. Dann ist alles zusammenhängend. Heute sind wir alle in diesem Hinsicht Kinder. Die erste Sache aus diesem Hadith ist, dass man lernt, dass Allah einem dementsprechend gibt, was man selber auch beabsichtigt oder auch gibt. Wenn du die Allah bewahrst, dann Allah wird dich bewahren. Was bedeutet, bewahrst du Allah? Du wirst ihn auch dir vor dir finden. Das heißt, genau so wie du gegenüber deinem Herrn bist, er wird zu dir genau gleich sein und noch mehr. Man sagt auf Arabisch diese Grundregel, Al-Jaza'u min jinsil amal. Der Lohn ist von der gleichen Art wie die Taten. Das ist sehr wichtig. Und das ist unsere Glaubenslehre, Erziehung als erstes. Du willst, dass Allah dich liebt, dann musst du Allah lieben. Du willst, dass Allah mit dir zufrieden sein, dann musst du mit ihm zufrieden sein. Du willst, dass Allah dir näher kommt, kommst du ihm nah. Du willst, dass Allah dir erwähnt, dann erwähnst du ihn. All dies ist da drin. Du willst, dass Allah dich oder sich freut für das, was du tust, dann mach Allah Freude mit dem, was du tust. Alles, was du willst, wirst du entsprechend bekommen. Das ist, was Ihfadillaha yahfadhuk, Ihfadillaha tajiduk. Wir bringen die Kinder bei. Du willst es. Und die erste Sache, und das, was man sozusagen von Allah will, dem handelt man gegenüber Allah so, wird man dementsprechend bekommen. So wird man erzogen. Du willst, dass Allah dir zum Sieg hilft, so hilft der Dieb und Allah zum Sieg. Das wirst du. Guck Koran, dann wirst du sehen. Unsur, man yansur, oder derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala zum Hilfe sucht, hilft oder Nasr gibt, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm Nasr geben. Wenn Allah mit Allah zufrieden, Allah ist mit ihm zufrieden. Allah wird Leute bringen, die lieben ihn und liebt sie. Du wirst immer schauen, so erster Grundsatz, den wir zu erlernen haben, ist, ich muss zu Allah kommen, mit dem, was ich gerne von ihm habe. Aber die Sache bei Allah ist noch eher und höher. Wer zu Allah einen Schritt kommt, Allah kommt zu mehr Schritte. So wie Allah, so wie der Prophet Muhammad s.a.w. sagt, Allah sagt in Hadith Qudusi, man taqarrab ilayhi shibran, taqarrabtu ilayhi dhira'a. Wer zu mir näher kommt, zu einer Handspanne, ich komme zu ihm näher, ein Elle. Und man taqarrab ilayhi dhira'an, taqarrabtu ilayhi ba'an. Und wer zu mir kommt, ein Elle lang, näher kommt, dann komme ich zu ihm näher, einen entspannt Breite. Das heißt, wenn die Hand zusammengestreckt wird. Und wer zu mir gehend kommt, näher kommt, werde ich zu ihm laufend kommen. Und wenn der Diener zu mir kommt mit so viel auf Erde an Sünden, ولو جاءني عبد من قراب الأرض خطايا wenn der Diener zu mir kommt mit so viel auf Erde an Sünden ثم أتاني لا يشرك بي شيئا aber der kommt und trifft mich und ohne dass er mir beigesellt das kommt inshallah mit uns in den Aya dann werde ich zu ihm auch entgegenkommen mit so viel auf Erde an Vergebung أتيته بقرابها مغفرة. Das ist der erste Grundsatz in der Erziehung. Erster Grundsatz in der glaubenslichen Erziehung. Stell dir vor, unsere Tarbiya, unsere Erziehung fängt als erstes an. Ich will von Allah gerne was haben, dann muss ich dementsprechend gerne das auch ihm geben. Wenn ich von Allah Dankbarkeit sehen will, dann muss ich zu ihm dankbar sein. Alles, was du willst. Wie gesagt, ohne die Beispiele, das kann jeder, inshallah ta'ala, es nachschauen. Zweiter Grundsatz in diesem Hadith ist zu verinnerlichen, dass wir nur von Allah abhängig sind. Der Muslim und der richtige wie sollte man, der erzogene Mensch weiß, dass er nur von Allah abhängig ist. Keiner wird die Erziehung erlangen, ohne dass er dies verinnerlicht. Er hat ihm gesagt, wenn du Fragen hast, wenn du Bitte hast, wenn du um Hilfe suchst, egal, dann ist es nur bei Allah. Und dann aus der Auslegung an diesem Hadith, alles nur bei Allah. Wie ist diese Erziehung zu erreichen, dass du nur von Allah abhängig bist und dass du nur von Allah, das heißt, die höchste Stufe zu erreichen, dass du der Diener Allah bist. Das ist die höchste Stufe in diese, dass du nur von Allah abhängig bist. Denn der Diener ist in der absolute Abhängigkeit von seinem Herrn. Er kann sich nicht loslassen von seinem Herrn. Er geht, wo seinem Herrn will. Und er kommt, wenn sein Herr es will. Er steht unter Befehl und unter Dienst und unter Bereitschaft von seinem Herrn. Er weiß in jedem Moment, dass er auf seinem Herrn zuzuhören hat. Und er wartet auf, nicht nur weiß, sondern er wartet auf seine Befehle und seine Gebote und das, was er ihm zu sagen hat. Und er hat keinem anderen in den Blick, außer diesem einzigen Herrn, den er zu dienen hat. Deshalb hat er ihm gesagt, wenn du fragst, wenn du bittest, bitte Allah. Wenn du Hilfe suchst, auch bei Allah. Was willst du? Diese, sagt Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bezüglich diesen Hadith und auch in Jami' al-Ulum al-Hikam, Hafiz ibn Rajab rahimahullah ta'ala, auch das er vervollständigt hat, die 50 Hadithe. In diesem Hadith sagte, dass auch jeder verinnerlicht, dass eigentlich der Erste, der einem sieht, ist Allah. Der Erste, der einem hört, ist Allah. Der Erste und Einzige, der kennt, äußerlich und innerlich, ist Allah. Das ist derjenige, der Rabbani wird. Von Tarbiyah, Murabbi, Rabbani. Was wird diese Person? Rabbani, von Allah. Rabbani ist kein Name, den man bekommt, sondern Rabbani ist diese Person. Diese Person, der, wenn er spricht, erstmal achtet, ob Allah das hören will oder nicht, weil er weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala erst das sieht, erst das hört, äußerlich und innerlich uns kennt. Stell dir vor, eine Person so läuft. Das ist nicht Erziehung, das ist was. Denn diese, heute, einer beobachtet, weiß nur, dass er beobachtet ist von, wie heißen die? Egal wie die heißen. Leute, die mal beobachten, die anderen Menschen, weil die Verdacht haben, die ganze Zeit beobachten die. Oder einer mit Kamera, die ganze Zeit beobachten. Dann wirst du sehen, läuft. Richtig, sagst du, Mashallah, Erzug. Aber an dem Moment, wo er weiß, dass keiner ihm sieht, aha, da macht er, was er will. Und so ist die Erziehung. Und egal wo du, ihr kennt alle diese Aussage von Ibrahim ibn Adham, rahimahullah ta'ala, als einer zu ihm gekommen ist und sagte, ich will sündigen und ich will Schlechtes tun und alles. Ich will mein Leben leben, so heute einer sagt, ich will mein Leben leben. Ich sagte, kein Problem, kein Problem, kannst du es machen. Du kannst tun, was du willst, du bist frei, dachte eine Mutter von heute, bist frei, mach, was du willst. Aber bitte tu es in einem Platz, wo Allah dich nicht sieht. Das erste Voraussetzung. Und tu es auf einem Platz und einem Ort, was Allah nicht gehört. Und tu es mit Sachen, die nicht die Gaben Allah sind. Wie viele Sachen? Drei Sachen. Hat ihm gesagt, tu es in einem Ort, wo Allah dich sieht, in einem Platz, was nicht Allah, das heißt, egal wo, was Allah nicht gehört, und nicht mit Sachen, die eigentlich Gaben und Gunsten Allah sind. Will er was tun, dann sagt er mir frei. Jeder möchte mir frei, bitte euch frei, sagt, ich mache, was ich will. Ich mache meinen Körper, was ich will. Ich spaziere und laufe wie Frauen, wie ich will. Und einer sagt, warum musst ihr den Menschen Grenzen machen? Dann sag ihm bitte, dann wisst du, was du willst, dann mach, was du willst. Aber an einem Ort, wo Allah dich nicht sieht. Ich habe gerade einer, der sagt, gibt es keinen Gott, der denkt, keiner sieht dich. Das ist erstmal musst du ihn retten, Mensch machen. Aber er ist kein Mensch mehr. Tut mir leid, aber der ist kein Mensch mehr. Weil jeder Mensch natürlich veranlagt, weiß, dass er Geschöpf ist und dass es einen Schöpfer gibt. Wenn er Geschöpf ist, dann ist es Schöpfer gibt. Das ist normal, natürlich veranlagt. Jeder drin hat das. Bei manchen, leider wird es nur rausgeschüttelt, bei manchen Sachen erst rausgeschüttelt, wenn du schüttelst, schüttelst, schüttelst, dann kommt Butter aus der Milch, richtig? Bei manchen Menschen kommt diese natürliche Veranlagung nur, wenn du schüttelst. Wann? Wenn ein Flugzeug fängt sich zu schütteln und so in Wirbelsturm zu kommen, Gott, oh Gott, oder wenn er sieht eine Sache, oh Gott. Du sagst vor ein paar Minuten, sagte, was ist Gott? Gibt es kein Gott? Deshalb natürlich veranlagt. Deshalb macht es, wo Allah, wo ein Ort, was Allah dich sieht, was nicht Allah gehört. Und nicht mit den Gaben und Gunsten Allah. Gibt es auf diesem Universum was nicht von Gaben und Gunsten Allah? وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنْ اللَّهِ. Und alles, was ihr an Gunsten habt, eigentlich, wenn man übersetzt auf Deutsch, muss man diese Merbigung benehmen, das heißt hier dieses Nekira, mit Ma, mit Min, das ist alles Umum. Das heißt, wenn man richtig übersetzt, sagt, und egal welche Gabe und Gunst, was es gibt, überhaupt, ist nur alleine und einzig von Allah. Das ist, was er, der zweite Punkt, den er ihm beigebracht bekommt, dass der Mensch nur Diener Allah ist. So ist eine richtige Erziehung. Wenn man aber abhängig ist von anderen Menschen, von egal welchem Geschöpf, egal welche das ist, vom höchsten Geschöpf bis zum niedrigsten Geschöpf. Vom höchsten Geschöpf, sage ich mal, einer, der vielleicht abhängig ist von Propheten oder so, auch in diesem Zusammenhang, der Ibad. Bis zum niedrigsten. Einer betet an eine Dirham. Ja, heute heißt es nicht Dirham, Euro. Und der andere noch schlimmer. Heute gibt es auch Leute, Ameisen, und gibt es Leute, die Schlimmere noch einbeten. Allahu a'lam, was kommt. Irgendwann mal beten die auch diese KI an. Weiß man nicht. Kommt ja noch vielleicht. Weiß man nicht. Was alles noch auf uns zukommt. Das ist dann, ist er abhängig von dem. Und nicht von der Schöpfer. Die dritte Sache, denn dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier in der Glaubenslehre und Überzeugung fest ankern, ihm wollte, ist, wisse, dass es nichts geschieht ohne die Erlaubnis Allah, ohne das Wissen Allah, sein Erlaubnis und seine Bestimmung. Was für eine Ruhe wird man haben? Das heißt, nicht, dass du denkst, du wirst nur Gutes erfahren, du wirst, ach nein, nein, nein, nein. Das, was dich zur Ruhe bringt, ist, dass man weiß, dass nichts geschieht ohne das Wissen Allah, ohne dass Allah es weiß, ohne sein Erlaubnis, dass er erlaubt hat, dass es geschieht, und ohne seine Bestimmung, dass Allah es bestimmt hat. Wenn man diese drei Sachen auf einem, das heißt, wenn dir etwas trifft, das hat Allah subhanahu wa ta'ala uns durch den Prophet Muhammad beigebracht, das, was man sagt, erstmal Alhamdulillah. Weil, warum sagt man Alhamdulillah? Eigentlich bei Besorgnis und bei Problemen, ja, als erstes Hamida wa starja. Ein Musiba passiert, Hamida wa starja. Erster Schritt, Hamida. Alhamdulillah, warum? Weil es passiert nur, alles mit Wissen, Allah weiß, dass es passiert. Alhamdulillah. Allah hat es gewusst. Und Allah weiß. Und Allah weiß, dass es passiert ist. Wa starja, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Oder dass man sagt, Qadarullahi wa masha'a fa'al. Allah Bestimmung und was er wollte, ist geschehen. Qadarullahi wa masha'a fa'al. Allah hat es bestimmt. Und das ist passiert, das, was Allah gewollt hat. Und das ist in dem Erlaubnis. Es ist nur, was Allah erlaubt hat. Und seine Bestimmung. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wir allesamt gehören zu Allah und wir allesamt werden wir zu ihm zurückkehren. Wenn jemand stirbt, ja, dann sagt man als Beileid, Allah gehört, was er genommen hat. Und Allah gehört, was er gegeben hat. Lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhadh. Wa kulla shay'in 'indahu ila ajalin musamma. Und jede Angelegenheit bei Allah hat einen bestimmten Zeitpunkt. Fasbir wa ihtasib. So übe dich im Geduld und rechne auf den Lohn bei Allah. So hat er ihm gesagt. Egal, Geduld kommt. Mit was? Geduld. Entschuldigung, Hilfe kommt mit Geduld. Das ist, was Allah bestimmt. Das sind Sachen, die Allah bestimmt hat. Es gibt keine Hilfe ohne Geduld. Es gibt keine Erlösung und Erleichterung ohne Erschwernis und ohne Besorgnis. So muss jeder Alhamdulillah schauen. Das Leben ist eine Abwechslung. Genauso wie das universale Universum, das Leben ist eine Abwechslung zwischen Tag und Nacht, so ist die Dunya eine Abwechslung zwischen Gut und Schlecht, zwischen Besorgnis und Aufhebung der Besorgnis, zwischen Geduld ausüben und sich befestigen und ausharten und zwischen Macht und Sieg und Erfolg, zwischen Erschwernisse und zwischen Erleichterungen. Und die Deutschen haben es verstanden, haben eine Serie daraus gemacht. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Beide. Und so ist das Leben. Diese Abwechslung, aber leider haben nicht praktiziert. Das sind die drei aus diesem Hadith im Allgemeinen. Und das sind dann die drei Grundsätze des aqidische, wenn man so aqidische Erziehung oder Tarbiyah al-Aqadiyah. Oder Al-Imaniyah, kann man auch so sagen, wie man will. Ja, aber das, was ans Herz als erstes sozusagen so sich festankert und dann entsprechend an den Taten und Aussagen zu sehen ist. Das ist der Iman und das ist der Aqida immer, dass einen Bestandteil des innerlichen Fundament, was im Inneren ist, und eine äußerliche so Sachen, die man sieht, oder äußerliche Geschehnisse, die man in Taten und Aussagen sieht. Zweite Sache, die wollten wir nehmen, ist die bekannteste Ayah von den Ratschlägen von Luqman alayhi salam, Luqman, der fromme Mann, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm genannt hat, zu seinem Sohn. Ihr wisst, Allah subhanahu wa ta'ala hat Ahab gesandt auf die Mu'mine. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Wahrlich diejenigen, die den Iman verinnerlicht haben und deren Iman nicht mit Zulm. Lassen wir so das Wort Zulm, damit wir richtig übersetzen ganz am Ende, nicht mit Zulm vermischt haben. Das sind diejenigen, die die Sicherheit bekommen haben und diejenigen, die rechtgeleitet sind. Die Sahaba sind Knie zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen und sagen, O Gesandter Allahs, auf uns wurde abgesandet, worauf wir nicht fähig sind. Denn wer tut sich nicht Unrecht? Wer übt keine Ungerechtigkeit? Wir alle üben Ungerechtigkeit. Sie haben die Ungerechtigkeit verstanden, ihren allgemeinen Begriff, Ungerechtigkeit gegenüber sich selbst, Ungerechtigkeit gegenüber anderen Geschöpfen und Lebewesen, Ungerechtigkeit gegenüber der Schöpfer. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala denen gesagt, das ist nicht die Ungerechtigkeit, die ihr verstanden habt, sondern was das richtige Verständnis sagt, das ist vielmehr die große, die gewaltigste Ungerechtigkeit, Al-Shirk. Habt ihr nicht gehört, wie der fromme Mann zu seinem Sohn sagt, er meinte Luqman, Ya Bunayya, la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim. O meine Söhnchen, beigeselle Allah keinem, übe keinem Schirk mit Allah. Denn Beigesellung ist eine gewaltige Ungerechtigkeit. Das ist der zweite Hauptpunkt der Erziehung hier aus diesen Ayah. Dass man den Tauhid zu Allah verinnerlicht. Und den Tauhid zu verinnerlichen geschieht nur, wenn man sich vor Schirk befreit. Ohne sich von Schirk zu befreien, kann man nicht den Tauhid verwirklichen. Deshalb das Wort, diejenigen, die mit uns nach Dienstlachen kommen wollen, das Wort des Islam und das Wort, womit die Propheten gekommen sind und das Wort, wofür Himmel und Erde erschaffen worden ist und das Wort für die Entscheidung des Erfolges in diesseits und jenseits ist La ilaha illallah, Verneigung und Befreiung und sich losbrechen, das distanzieren. Wir distanzieren uns gerne, aber von allem, was außer Allah angebetet wird. Das Distanzieren von Beigesellung und Beigeseller und was beigesellt wird. Und was ist dann diese Beigesellung? Die Beigesellung ist, dass jemand gleichgesetzt wird wie der Schöpfer. Das ist diese Erziehung in der Aqida. Erziehung in den Aqidah besagt uns, dass wir niemals, niemals, egal was oder egal wer oder egal was, mit Allah gleichsetzen. Mit dem Schöpfer gleichsetzen. Egal ob in seinen edlen Namen und vollkommenen Eigenschaften, egal um sein Wesen, egal ob das mit unseren Taten, egal ob das mit unseren äußerlichen Taten, wie beten, Dua machen, flehen, opfern, alles, oder mit innerlichen Taten, wie Liebe, Vertrauen, alles Wali zu nehmen und ähnlich. Keine wird Allah gleichgesetzt. Denn Allah hat sich freigesprochen von jeglichen Arten von Partnern. Lob gepriesen sei Allah subhanahu wa ta'ala, der keinen Partner genommen hat und keinen Sohn und keinen Kinder und keinem, der ihm hilft oder keiner, der ihm mit besitzt. Allah ist frei von all dies. Und weil er frei ist, ist er dann der Allreichste. Und er ist der Allreichste, das ihm beigesellen wird. Jeder, der in seinem Tat Allah beigesellen hat, oder seine Aussage und seine Verinnerlichung, Allah lässt ihm und seine Beigeselle. Und der Mensch, diese Grundprinzipien, der imanische oder aqidische oder egal wie er nennt, oder Tarbir aqid Erziehung bekommt, dann hab Angst auf diese Person. Und diese Person wird selber auch keine Angst haben. Diese Person wird weder von Erdbeben, noch von Vulkanen, noch von Flugzeugträgern, noch von Nuklearbomben zu Angst gebracht. Warum? Weil die Erziehung, die bei ihm fest sitzt, basiert sich, dass keine hat Macht und Kraft auf diesem Universum, außer mit Allah. Zusammengefasst auf Arabisch, La hawla wa la quwwata illa billah. Und diese Person, wenn auch egal, was ihm zutrifft oder eine ihm was antut, dann wird er sofort sagen, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah ist meine Genüge und was für ein Anvertraut ist er. Wenn ihm ein Musiba, haben wir gesagt, was mit ihm geschieht, diese Person ist erzogen. In diesem Zusammenhang, und das ist der erste Schritt, wie wir gesagt haben, in der Tarbiyah. Und wenn man leider diesen Schritt nicht gemacht hat, und wenn man sich nicht diesen Schritt immer sich in Erinnerung bringt, und wenn das nicht eigentlich unser Grundprinzip, wo wir uns immer befinden und uns daran erinnern und das ans Herz legen und die anderen sagen und uns selber das aneignen, dann wisse, dass es einen mangelhafte Erziehung, wenn man nie sagt, dass es eine Illusion von der Erziehung reden und keine richtige Erziehung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf die beste Art und Weise in diesem Zusammenhang erziehen und uns die Beziehung zwischen uns und ihm aufrecht erhalten bleibt, sodass wir nur auf ihm vertrauen und ihm flehen und ihm alleine und einzig dienen. Und wir bitten Allah alle darum, dass er uns zu seinen Diener macht, die nur von ihm abhängig sind. Und dass er uns nicht mal lässt, ein Augenzwingen Zeit, wo wir auf uns selber gelassen werden oder nicht auch auf andere, die uns Hilfe zuweisen.